dunkelt von der europafeindlichen Partei UKIP und nur noch halb so stark wie die Opposition. Was bedeutet das für den ohnehin schon angeschlagenen Regierungschef Gordon Brown? Dass er vor einem Scherbenhaufen steht, denn es war ja auch das erste Mal, dass Labour unter seiner Führung landesweit vors Volk trat. Und er hat jetzt doch eine ziemlich unübersehbare Quittung bekommen, wie unbeliebt er und seine Partei sind. Der Termin ist bereits bekannt, wo er sich diesen Wahrheiten stellen muss. Heute Abend um 19 Uhr deutscher Zeit findet eine Fraktionssitzung der Labour-Unterhausfraktion statt, wo Brown sich verantworten muss. Und das wird wohl ziemlich heiß her und zugehen. Kann er denn dann den Rücktrittsforderungen immer noch widerstehen? Die wahrscheinlich auch noch lauter werden. Ich glaube, den Abgeordneten ist der Mut ein bisschen abhanden gekommen. Denn sie müssen ja eine Neuwahl befürchten, wenn sie Brown stürzen. Und zudem fehlt ihnen eine Galionsfigur, ein neuer Labour-Chef. Denn am letzten Freitag, nach dieser verkorksten Kabinettsumbildung, haben sich ja alle führenden, noch verbleibenden führenden Labour-Politiker eben gerade darauf verpflichtet, unter Gordon Brown zu dienen. Und es wäre doch etwas eigenartig, wenn sie drei Tage später in ihrem Herzen feststellten, dass Brown doch unfähig ist. Trotz dieser Situation, wer wird denn als möglicher Nachfolger gehandelt? Immer noch Alan Johnson, der frühere Gesundheitsminister, jetzt Innenminister. Allein schon die Tatsache, dass er sich bereit erklärt hat, während dieser Kabinettsumbildung den höchst unbeliebten Job eines Innenministers zu übernehmen, zeigt, dass er eigentlich ganz zufrieden ist im zweiten Glied, dass er keine Rebellionsgelüste hegt. Das hat er auch immer wieder gesagt. Er würde zur Verfügung stellen, wenn Brown von anderen Kräften weggefegt wird. Aber es scheint mir, in den nächsten 2 bis 3 Tagen ist das eher unwahrscheinlicher als wahrscheinlicher. Was bedeutet denn das Ergebnis in Großbritannien für Europa, zumal aus der jetzt siegreichen konservativen Partei mal die Drohung kam, man wolle auch noch mal über den Vertrag von Lissabon nachdenken? Genau, und da wird letztlich die Zukunft der britischen Regierung plötzlich akut für die EU. Denn sollte es Neuwahlen geben in Großbritannien, bevor Irland vermutlich im Oktober in einem zweiten Referendum den Lissabonner Vertrag ratifiziert, haben die Konservativen versprochen, sie würden ein Referendum in Großbritannien ansetzen. Und wenn wir die Europawahlergebnisse anschauen in Großbritannien über Nacht, stellen wir fest, dass wenn wir die europafeindliche UK Independence Party, also die zweitstärkste Kraft, addieren mit der rechtsextremen, faschistoiden British National Party, kommen wir schon auf 24%. Nehmen wir die sehr euroskeptischen Konservativen mit ihren 29 dazu, haben wir eine absolute Mehrheit unter den britischen Wählern, die zumindest ein sehr distanziertes Verhältnis zur EU wollen, wenn nicht gar den Austritt. Bleiben wir mal in Irland. Dort musste Regierungschef Cohen Verluste hinnehmen zugunsten der Opposition. Ist dieses Ergebnis irgendwie vergleichbar mit dem britischen? Es ist ganz anders, weil in Irland profitierte die traditionelle parlamentarische Opposition vom Kollaps der ehemaligen Staatspartei Fianna Fáil. Und es bleibt daher alles einigermaßen im Rahmen, wenn Sie so wollen, weil ja die größte Oppositionspartei, mittlerweile die größte Partei Irlands, jedenfalls nach diesen Wahlen, Fine Gael, ein Programm vertritt, das von Fianna Fáil, der ehemaligen Staatspartei, kaum zu unterscheiden ist. Dieses Wahlergebnis in Irland hat ja eben auch eine Bedeutung über die Insel hinaus, weil sich in der Republik möglicherweise das Schicksal des Lissabon-Vertrages entscheidet. Allerdings hat der Anführer der Kampagne gegen den Lissabon-Vertrag in Irland, der Chef der euroskeptischen Libertas-Partei Genly, wohl eine Niederlage eingefahren, oder? So sieht es im Moment aus, Frau Fecke. Er ist in seinem Wahlkreis in Nordwestirland an 4. Stelle. Es gibt nur 3 Mandate, aber das irische Wahlsystem ist so komplex, dass wir immer noch zahlreiche Stunden Zählarbeit haben, um ein Endresultat zu kriegen. Der Zählprozess wurde gestern Nacht gestoppt, weil die Ganli-Leute behaupteten, es sei ein Kübel mit Ganli-Stimmen übersehen worden. Ich persönlich glaube nicht, dass er es schaffen kann, aber es ist noch nicht ganz ausgeschlossen. Vielen Dank für die vorläufige Einschätzung an meinen Kollegen.